hallo, hallo, liebe Leute, hier ist wieder der Museum-Bug und ich glaube, es ist die 24. Folge, glaube ich. Genau, hier sind wir wieder, ich, Jörg. Und Martha. Und Matthias. Genau, und eigentlich, ne, wisst ihr ja, latschen wir eigentlich ganz gerne in Ausstellungen rum, gehen danach schön was essen und podcasten dann mit unseren frischen Eindrücken über die Ausstellung. Geht immer noch nicht. Es gibt immer noch viele Museen, die irgendwie zu haben. Und deswegen haben wir angefangen, uns Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner einzuladen. Und da hatten wir am Anfang mal die Alina, genau, von der ICOM. Da haben wir uns über die Frage unterhalten, was ist eigentlich ein Museum? Dann die zweite Folge mit Elisabeth. Mit Elisabeth haben wir uns über die Frage unterhalten. Jörg, warst du dabei? Was? Das ist der Witz. Der Witz ist, ich höre mir die Folgen danach nicht an und Jörg ist gar nicht erst dabei. Genau. Nee, alles. Eigentlich wollte ich nur sagen, wir haben uns über so Metathemen unterhalten. Ja. Und jetzt kommen jetzt wir eigentlich. Jetzt werden wir konkret. Nee, überhaupt nicht. Ja, voll. Jetzt kommen wir doch eigentlich zu dem größten aller Metathemen. Hä? Dem Weltall. Das ist doch sowas von konkret. Naja, weiß ich nicht. Echt? Ja. Glaubst du nicht, dass wir echt existieren? Oh, jetzt wird schon direkt total philosophisch. Egal, aber bevor wir auf diese Beantwortung dieser Frage kommen. Wir werden diese Frage heute beantworten. Das wüsste ich nicht. Ja, vielleicht am Ende, mal gucken. Aber Leute, wir haben ja noch einen Gast. Ja. Und unser Gast ist Heiko. Hallo Heiko. Hey Heiko. Hallo. Hi. Heiko ist uns zugeschaltet aus Baikonur. Nein, das stimmt nicht. Du sitzt auch auf der ISS. Du sitzt auch irgendwo in Berlin, ne? Und Heiko, das müssen wir mal kurz sagen, ist ein Kollege von uns, ne? Auch ein Kollege vom Technikmuseum. Genau. Heiko, du kannst dich gerne auch kurz mal selber vorstellen. Heiko, was machst du eigentlich? Wer bist du? Wer bist denn du? Ja, also ich arbeite im Technikmuseum seit mittlerweile über 20 Jahren, wie ich zu meinem Erschrecken feststellen musste, und kümmere mich da um alles, was fliegt, egal wie hoch, also das heißt Flugzeuge und auch alles, was Raumfahrt betrifft. Kümmere mich da um den Sammlungsbestand und um die Ausstellung. Alright. Ah, das ist lustig. Ist dann der Mars Rover eher dann Landverkehr? Das ist aber eine Vielfliegefrage. Ja, das. Der ist doch nicht selber geflogen. Ja. Ah, doch. Ja, gute Frage. Er hatte doch so ein Helikopterding drauf. Da ist ein Helikopter drauf, aber ja, manchmal sind die Abgrenzungen echt schwierig. Also, ich sag mal, wie geht man um mit einem Funkgerät, was in einem Flugzeug ist? Ist das jetzt Flugzeug oder ist das Funktechnik? Aber ich würde sagen, das ist eigentlich Luft- und Raumfahrtthema vor allen Dingen, ja. Damit verbindet man das ja auch mit Weltraum und nicht so sehr mit, ich sag mal, so dem alltäglichen Straßenverkehr, den man so erlebt. Aber das ist wie bei uns, da ist auch die Frage, ist das hier Podcast oder nur Quatsch? Das passt auch nicht so ganz genau. Quatsch. sehr gut, jetzt sind wir schon sehr in die Details gekommen. Bevor wir so komplett in medias res und uns in den Weltraum verabschieden. Sagt mal, Käfer, hattet ihr in der letzten Zeit noch irgendwas Schönes, Berichtenswertes für unsere Hörerinnen und Hörer? Auch vieles, aber hat jetzt mit dem Museum. Das geht euch alles nichts an. Das geht euch nichts. Das wird mir zu privat jetzt. Aber ich habe super, super viel gekocht in letzter Zeit. Ach echt? Okay. Nee, aber ich habe wir waren ja selbst aktiv wieder mal. Ich glaube, das war auch nach der letzten Folge. Wir haben einen kleinen Podcasting-Workshop gegeben, wenn ihr euch erinnert. Stimmt. Jörg, du warst auch dabei. Ich sag's ja. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Dunkel. Ja, genau. Ja, aber wo ist jetzt der Mehrwert für unsere Hörerinnen und Hörer? Also kann man das noch irgendwo nachsehen, nach? Ich hoffe, man kann uns das nachsehen, ja. Aber ja. Davon abgesehen, nee, das nicht. Aber jetzt schon mal als Ausblick, wir machen das ja öfter, zum Beispiel dieses Jahr dann auch im September in Wolfenbüttel. Aber dazu später noch mal was. Aber ach so, es gibt was zum Nachgucken. Ich habe nämlich auch noch mal in Reihe von so einer Gesprächsrunde, das könnt ihr euch dann vielleicht noch mal über Twitter zum Beispiel anschauen, habe ich auch was erzählt zum Thema Podcasting, warum das cool ist für Kultureinrichtungen. Und da gibt's auch jetzt ein Video zu, das könnt ihr euch anschauen. Schöne Grüße auch hier an den Martin Zierold, der war nämlich auch dabei mit seinem Podcast, mit dem Wie geht's? Kultur in Zeiten von Corona Podcast. Also auch da könnt ihr noch was euch anschauen. Der Matthias wieder, ne? Teil umtriebig in der digitalen Sphäre unterwegs. Ja, ansonsten, ich habe eigentlich gar nichts zu berichten. Ich kann eigentlich nichts berichten. Dann lass uns doch einfach mal ein bisschen über Raumfahrt reden. Ich mache mir noch mein Bier auf. Ja, oh shit, total vergessen, wir müssen noch anstoßen. Heiko, ja. Hast du was zu trinken? Ich habe was zu trinken und ich kann mit mir selber anstoßen. Prost. Sehr gut, dann stoßen wir alle miteinander an. Ich mache mal ein bisschen Atmo hier nebenbei. Vielleicht müssen wir das für unsere Hörerinnen auch noch erklären, warum Jörg und ich jetzt hier anstoßen. Wir haben vorher ganz brav einen Corona-Test gemacht. Das stimmt. Und ich musste nämlich aus meiner nicht internetsicheren Wohnung flüchten. Nee, wie sagt man das? Also mein Internet ist nicht so gut. Das Internet ist kaputt. Deswegen sind wir hier. Genau. Ja schon das Stäbchenspiel gespielt. Ich habe ja immer ein bisschen Angst bei diesen Corona-Tests, dass die mal einer falsch anwendet. Und dann stellt sich raus, er hat zwar kein Corona, aber ist schwanger. Das auch. Ja, den Witz, ich glaube, der wird sich durchsetzen. Es werden jetzt noch mehr Leute testen. Schwangerschaftstest, Corona-Test. Das war auch das Erste, was ich meinte. Verstehe. Naja, als ich mit... Pullern die dann da drauf? Unter Aufsicht. Okay. Vielleicht... Vielleicht gehen wir. Das ist ja lustig, wenn man auf so einen Corona-Test pullert und dann rausfindet, ob man schwanger ist. So 2-1. Gut. Martha. Ihr sitzt schon seit 6, oder? Ja, wir sind schon ein bisschen dran. Ja, wie kriegen wir jetzt die Überleitung hängen? Ja, Corona. So eine ist der, warte mal, die Corona der Sonne. Jörg, ich hätte eine Überleitung. Ja, schieß los. Also im Weltraum, also gerade so raumfahrtmäßig passiert ja ganz viel, aber was die Leute immer wissen wollen, wie geht eigentlich Essen und Pipi machen? Ja, im Weltraum. Das ist das Interessanteste, stimmt. Ja. Das stimmt. Und warst du schon mal im Weltraum? Vielleicht die erste Frage, Heiko. Nee, leider nicht. Also, aber du hast wahrscheinlich mit Leuten gesprochen, die schon mal im Weltraum waren. Kann das sein? Ja, und das ist natürlich immer ganz aufregend. Ich habe Alexander Gerst mal getroffen. Astro-Alex. Astro-Alex. Und wir haben ja auch mal eine kleine Ausstellung im Technik. Ja, guck mich jetzt befremdlich an. Ja, eine ganz lustige Geschichte eigentlich, wie es dazu kam. Der Gerst war nach seinem ersten Flug, der ist ja 2014 geflogen, das erste Mal zur Raumstation und war im Technikmuseum und da war gerade irgendwie partielle Mondfinsternis und da konnte er sich irgendwie gut an unser Museum erinnern, obwohl der wahrscheinlich irgendwie 1000 Termine in der Woche hat. Und dann hat er gesagt, also wir könnten ein paar Sachen von seinem ersten Flug fürs Museum bekommen. Und ich war dann der dann nach Köln gefahren ist und die Sachen abgeholt hat. Und darf ich kurz mal nachfragen? Ja. Also der Alexander Gerst, der ist doch Astronaut. Und er ist aber auch gleichzeitig irgendwie bei der ESA beschäftigt als, Wissenschaftler, oder? Ja, Wissenschaftler. Und ja. Also mich interessiert, was hat er denn dir beziehungsweise dem Technikmuseum sozusagen angeboten? Also hat er da irgendwie jetzt Zeug? Seine Unterbuchse oder ja, was? Oh, da können wir. Nee, aber da können wir vom Kleinen. Nee, also das ist wirklich spannend. Also das ist eine gute Frage, weil der ist, glaube ich, eigentlich beim DLR beschäftigt. Das ist halt ein Forschungsinstitut und das ist ja sein Job. Also der wird, also das finde ich also zum Beispiel super spannend. Bei allen Astronauten ist das so, auch bei den amerikanischen, die zum Mond geflogen sind. Die sind also bei einer staatlichen Behörde angestellt, bis auf Weltraumtouristen natürlich, und die machen dann eine Dienstreise. Und es gibt wirklich, hab ich mal in Kopie gesehen, die Astronauten, die also zum als Erste zum Mond geflogen sind, da gibt's, also die haben bei der NASA eine Dienstreise beantragt für einen Flug zum Mond. Und also das, ich finde das halt toll, wie so die ganz alltägliche Verwaltung bei dieser faszinierenden Sache irgendwie Weltraumflüge ganz normal funktioniert. Also das ist so, als wenn wir im Technikmuseum mal irgendwie mit dem Auto nach Wanne-Eickel fahren. Genauso einen Antrag stellen die halt, um mit der Rakete ins All zu fliegen. Also das ist schon eine witzige Sache, finde ich. Apropos Transport, da gibt es da nicht auch irgendeine Story mit ADAC und Alexander Gerst oder sowas? Ja. Ja, also wir haben, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so, was gehört denen eigentlich privat? Okay. Also das kann ich ja gleich mal erzählen. Also die ADAC-Geschichte, wir haben, wir haben vor 2 Jahren eine Sonderausstellung gemacht zu 50 Jahre Deutsche im Weltall, also und in dem Zusammenhang haben wir uns halt viele Stories, also uns interessieren halt vor allen Dingen auch so Geschichten, die man erzählen kann, wo man so normalerweise nicht dran denkt, wenn man über Weltraum spricht. Und eine Sache war halt, wie kommen Astronauten nicht zu ihrer Rakete oder wenn sie gelandet sind von ihrer Raumkapsel dann wieder zurück irgendwie nach Hause. Und das war echt ganz witzig, weil normalerweise fliegen die, wenn sie in Russland oder eben in USA starten, das sind ja die einzigen Startplätze, wo die bemannt in den Weltraum fliegen können, dann müssen die da irgendwie hinkommen und auch wegkommen. Und das war lange Jahre so in Russland, dass man gesagt hat, okay, nach der Landung sind die dann erstmal, werden die medizinisch betreut, weil man ja nicht weiß, wie der Körper so diese langen Raumflüge verträgt. Und dann sind die da irgendwie von Ärzten vor Ort untersucht worden. Irgendwann hat sich das aber verändert, auch mit der Gründung von einem Astronautentrainingszentrum in Deutschland, wo die europäischen Astronauten trainieren und wo die auch die medizinischen Möglichkeiten haben, die zu untersuchen. Und dann hat man halt irgendwann gesagt, okay, wenn die jetzt landen, dann müssen die mit dem Flugzeug nach Deutschland gebracht werden und werden dann in Deutschland untersucht. Mhm. Aber die Frage war, wie kriegt man die jetzt nach Deutschland? Und normalerweise schickt dann die Bundeswehr ein Flugzeug, aber das ging irgendwie nicht. Und man hat auch gesagt, wir können nicht so einen riesen Airbus schicken, um da einen Mann irgendwie in Russland abzuholen, in Kasachstan vielmehr. Dann hat man sich überlegt, ja, gibt's irgendwie eine andere Möglichkeit, dann fiel denen der ADAC ein und dann haben die vom DLR oder von der ESA beim ADAC angerufen und haben gesagt, könnt ihr irgendwie einen Astronauten abholen und nach Deutschland bringen mit so einem Medizinflugzeug? Und dann meinten die, eigentlich können wir das schon machen, aber dafür muss man schon ADAC-Mitglied sein. Also das ist das Mindeste. Nein, das ist so aus der Kalten. Und dann haben die halt oben angefragt bei Alexander Gerst, also irgendwie Telefonschalte zur internationalen Raumstation, ist natürlich auch alles irgendwie nicht einfach. Und haben sie ihn gefragt, ob er denn ADAC-Mitglied wäre. Genau, und dann meinte er, ja, er wäre halt im ADAC. Ich weiß nicht, ob sie sich dann auch die Karte haben zeigen lassen. Ich glaube, das haben die dann einfach mal geglaubt oder haben das irgendwie im Rechner gehabt. Ja, und dann haben sie gesagt, ja, nö, also dann kein Problem, können wir das machen. Und dann war das natürlich super cool, weil da sind natürlich zig Reporter und dann gibt's halt hunderte von Fotos, wie Gerst da vor dem ADAC-Flugzeug knallgelb angemalt mit den schwarzen Buchstaben drauf irgendwie posiert und dann ins Flugzeug rein, aus dem Flugzeug raus. Aber das ist ja schon ein interessanter Punkt, ne? Weil auf der einen Seite so Raumfahrt und so, das ist immer so eine Heldenerzählung und da, keine Ahnung, die Mondlandung, irgendwie Satelliten auf dem Mars und alles ist irgendwie so eine slicke, coole Erzählung. Aber wie viel da auch so einfach so total profan ist, ja, ne? Also oder bürokratisch oder so, ne? Also, dass man einen Dienstreisenantrag stellen musste, ob man jetzt ADFC-Mitglied ist und so. ADFC ist auch gut. ADAC-Mitglied, genau. Komm damit zum Lachen rein. So durch die sibirische Schippe. Ja, ich meine, man denkt ja auch immer, das ist alles so, also die trainieren da jahrelang oder monatelang und da wird irgendwie jeder Ernstfall irgendwie ausprobiert und getestet und dann müssen sie da jeden Knopf irgendwie in- und auswendig kennen und dann dann finde ich es auch so profan, aber dann hat sich anscheinend keiner überlegt, ja, wenn der gelandet ist, wie kriegen wir denn wieder nach Deutschland? Ja. Ne, wo so wirklich alles 100-mal getestet und geprüft wird, aber so, so einfache Sachen, die werden dann irgendwie vielleicht vergessen oder vielleicht ist das auch nur die nette Geschichte und das war irgendwie schon 2 Jahre vorher klar. Aber ja, es ist auch irgendwie immer was Besonderes. Und also ist das so ein, du hast ja gerade erwähnt, ne? Also eine Sonderausstellung, die im Technikmuseum stattgefunden hat, zu, wie viel waren es, 40 Jahre Deutsch im Weltall, ne? 50 Jahre. 40, nee, du hast recht, natürlich. habt ihr da auch so, sagen wir mal, Dinge ausgestellt, die so auf der Schnittstelle zwischen so dieser Weltraumerzählung und der Weltraumfaszination und dieser Profan sind? Weißt du, was ich meine? Ja. Was auch immer. Also ja, wir haben diese Geschichten halt gesucht, ne? Genau, das meinst du, Geschichten. Was habt ihr für Geschichten gefunden? Also, ich komme irgendwann auch noch mal zu diesem Thema, was dürfen die eigentlich an Museen gehen und was gehört denen eigentlich? Aber ja, ein so eine Geschichte war für gut, mich... Gut, dass du wenigstens den roten Faden beibehältst. Ja, ich versuche das. Wir können das vergessen nicht. Nachher dann wahrscheinlich doch. Ich muss es auch noch dreimal wiederholen. Nee, eine andere Sache war Wasser. Also, weil Wasser ist ja auch, finde ich, auch eine ganz profane Sache. Man muss halt Wasser trinken. Also, das ohne dem geht's ja nicht, gerade bei längeren Weltraumflügen. Also, es ist ganz, ganz essentiell, dass man Wasser hat. Und Wasser ist für mich so ein Beispiel, wie kompliziert die Zusammenarbeit im Weltraum ist. Man denkt ja immer so, ja, die fliegen da zur ISS und dann haben sich da alle lieb und das ist so alles ganz international, aber nein. Für die Hippie-WG. Ja, nee, also es ist, also die Raumstation ist halt so aus der Not geboren. Man hat eigentlich immer zu wenig Geld für Raumfahrt und Raumfahrt ist halt sehr, sehr teuer schon, natürlich. Und ja, dann haben halt die Russen gesagt, wir bauen irgendwie, die hatten ja die Mir-Station, wir bauen jetzt die Mir 2. Und dann war ja irgendwann so Ende der 80er Jahre der Kalte Krieg zu Ende und dann waren auch die Raumfahrtbudgets in Russland oder der Sowjetunion nicht mehr so hoch. Und dann wurde das schwierig mit ihrer Mir 2. Und die Amerikaner haben gesagt, ja, wir wollten schon immer eine Raumstation machen, aber ist jetzt auch irgendwie teuer. Und die Europäer haben gesagt, ja, wir machen dann auch mit. Und die Japaner haben gesagt, ja, wir machen auch mit. Und so hat jeder irgendwie, also die Europäer, Japaner und die Amerikaner zusammen und die Russen haben sich halt irgendwie was ausgedacht und dann hat man aber gesehen, irgendwie schafft das keiner alleine und dann hat man gesagt, dann machen wir das eben zusammen, weil eben auch die großen Nationen das nicht alleine hingekriegt haben und deswegen gibt's halt auch, wenn man das weiß, sehr deutlich Unterschiede, wie die Module aussehen in der Raumstation. Also es gibt halt die russischen, die sind kleiner im Durchmesser und die europäisch-japanisch-amerikanischen, die sind größer, weil die sind halt nicht mit russischen Raketen gestartet, sondern im Space Shuttle. Und dann ist halt die Frage, ja, wo beginnt denn welches Hoheitsgebiet? Und das ist ganz klar getrennt. Also der russische Teil der Raumstation, wenn da jetzt Weltraumtouristen sind, dann dürfen die nur in den russischen Teil, weil das sind russische Weltraumtouristen, nicht in den amerikanischen. Oder eben, und das fand ich auch spannend beim Wasser, jede Nation, die Menschen ins All bringt, hat eine eigene Art, wie die ihr Wasser aufbereiten. Das heißt also, es gibt... das fand ich dann ganz lustig. Es gab einen europäischen Raumtransporter, also so eine Art LKW, der ins All fliegt mit Versorgungsgütern. Und der hatte 2 Wassertanks. Und in dem einen Wassertank war das Wasser so aufbereitet, wie das die Russen irgendwie machen. Und dann gibt's einen zweiten Wassertank und da ist das Wasser drinne. Das ist so aufbereitet, wie die Amerikaner das machen und die Europäer. Und deswegen hat also jeder sein eigenes Wasser da oben. Und man hat 2 Kreisläufe. Wo man so sagt, na, die müssen ja eigentlich auf jedes Gramm achten, aber da haben sie halt 2 Rohrleitungen und da halt der europäische Frachter am russischen Modul andockt, mussten die also eine Leitung legen vom russischen Modul in den europäisch-amerikanischen Teil der Raumstation. Und das finde ich halt, ne, da bringt man halt so seine irdischen Probleme einfach mit ins Weltall und das ist halt eine andere Geschichte, die ich total spannend fand und Essen ist halt genauso eine Sache, ne? Also die wir haben dann zu dieser Veranstaltung, die, als wir die eröffnet haben, gab es noch irgendwie Reste bei der Lufthansa, weil dann fragen sich halt die Leute in Europa und auch gerade in Deutschland, wie versorgen wir denn unsere Astronauten mit Essen? Und wer kann denn dieses Essen kochen? Und dann ist man relativ schnell bei Läden, die halt für Luftfahrtgesellschaften, also in dem Fall für die Lufthansa, die Gerichte zubereiten. Die müssen ja schon bestimmte Anforderungen erfüllen. Und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schwierig, dass man diese Anforderungen noch ein bisschen weiter steigert und dann eben Essen macht für Astronauten. Und die hatten dann noch Restbestände und haben uns die dann zum Verköstigen mitgebracht. Und es ist auch ganz weit weg so vom Alltäglichen, was man so denkt aus der Tube, sondern das sind richtig Dosen und das sind richtig leckere Sachen. Und das ist bei den Russen auch so. Also doch, ich war auch dabei, ich habe auch was probiert. Ja? Das war super lecker. Ja, das war überraschend gut. Ja, also die Darreichungsform lässt ein wenig zu wünschen übrig im Sinne von das, die Alu- oder die Verpackung ich generell. Ich würde sagen, so. das war doch in diesen schicken Lufthansa-Service. Ja, das haben wir, also das ist natürlich von uns, ne? Also das ist ja das zweite Thema irgendwie, Fluggesellschaft. Echt, das war von uns? Und Geschirr, ja, klar. Also von euch. Ja, wir haben dieses tolle Lufthansa-Geschirr aus den 90er Jahren, da haben wir einen ganz großen Bestand. Nee, normalerweise gibt's das halt alles aus der Dose und es wird dann auch aus der Dose gegessen. Und aber die können das doch im Weltall nicht aus der Dose essen, die müssen das doch, aus dem Beutel oder so essen. Nee, also das hält das zusammen? Nee, es gibt verschiedene Sachen. Also es gibt die aus der Dose, aber da ist immer eine dicke Soße dabei, damit es halt möglichst wenig, also es darf halt nicht krümeln. Das ist halt eine ganz wichtige Anforderung. Aber dann so fliegt das denn Flüssigkeit nicht auch rum? Klar. Aber nur wenn es angestoßen wird. Ja, aber aber solange das halt irgendwie an der Dose klebt, ist das okay. Und bei Getränken macht man das so, dass man halt dass man die nimmt, also da hat man halt irgendwie dann so einen Orangensaft und der ist dann aber irgendwie getrocknet und dann kommt da Wasser dazu. Und das Wasser ist schön recycelt und wo kommt's her? Natürlich aus der Toilette, ne? Also ach, das ist wirklich so? Also das ist Brauchwasser, ja. Das Wasser wird da dort in einem Kreislauf, also wie in diesen Science-Fiction-Filmen. Es wird zum Teil recycelt. Also ich weiß auch nicht. Also da wird es dann, glaube ich, auch, da muss man schon irgendwie wirklich ganz tief irgendwie einsteigen, damit man das erfährt. Also ich sag mal, zumindest Brauchwasser wird recycelt. Ob es nun das Urin ist der Astronauten, was die dann wieder zu sich nehmen, das weiß ich nicht. Das Gute ist, man weiß dann zumindest, dass es aus dem eigenen Toilettenkreislauf kommt und nicht aus dem der anderen. Aha, du. Ja. Das ist ja so albern mit diesen Mindsteins hier. Ja, klar. Ne? Also finde ich auch. Aber das ist einfach dem geschuldet, dass halt jeder eine eigene Station geplant hat und man am Ende gesagt hat, naja, also wir bauen beide eine eigene Station, aber in der Mitte machen wir irgendwie so einen Adapter und kleben das dann zusammen. Aber ist es auch so ein bisschen Sicherheitskonzept, dass wenn der eine Kreislauf sozusagen kaputt geht, dann hat man immer noch den anderen? Oder? Ja, das ist ja diese Redundanz, aber notwendig wäre das, glaube ich, nicht. Okay. Aber es ist eben auch. Erzähl. Es ist eben auch so, wenn die Amerikaner sagen, naja, wir kochen zweimal und frieren zweimal ein und erst dann darf es ins All und es muss halt irgendwie aus dem Mississippi sein, das Wasser. Und die Russen sagen, naja, es muss aus der Wolga sein und wird aber viermal erhitzt und dreimal tiefgefroren. Oder es muss so oder so gefiltert sein, weil sonst irgendwie unsere Systeme das nicht vertragen und wir dann noch irgendwie so andere Filtersysteme haben. Unsere Papierfilter vertragen da irgendwie das nicht und die Amerikaner sagen, unsere Metallfilter vertragen das aber. Also es hat vielleicht auch technische Hintergründe und man ist dann eben noch nicht so weit, dass man sich da angleicht. Ist mal spannend, wenn man dann mit den Chinesen auch noch vielleicht mal zusammengeht und dann so drei große Nationen sich dann auf irgendwas verständigen müssen. Also ich glaube, bei drei Wasserkreisläufen, da hört es dann auf. Das ist ja wie mit diesen Elektrosteckern. Das ist da keine Ahnung. Ja, genau. Gibt, ist genau oder? Das Gleiche. Ja. Wasseradapter. Ja. Aber also es ist ja eigentlich interessant. Ne? Auf der einen Seite erzählst du jetzt sozusagen diese Raumfahrtgeschichte irgendwie so ein bisschen auch oder beleuchtest sie so von dieser klassischen Erzählung? Ne? Wenn ich Raumfahrt im Kopf habe oder höre, dann denke ich natürlich irgendwie an Race into Space und diesen ganzen Raumfahrtexpeditionen, die irgendwie im Kalten Krieg und so losgegangen sind, wo es halt einfach so einen Antagonismus gab, wo Russen und Amerikaner gegeneinander gearbeitet haben. Was, ich will jetzt nicht sagen, sich dann irgendwie vielleicht fortgepflanzt hat, irgendwie nach 1990. Aber zumindest ne, bei der ISS zeigt sich ja, wie du es so erzählst, dass halt irgendwie immer noch mit unterschiedlichen Standards und so gearbeitet wird. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt vielleicht auch so eine Frage, also auf der anderen Seite alles das, was ich immer von der Raumfahrt, von den Raumfahrtbehörden, von den Wissenschaftlern, die sich da irgendwie um die Sachen kümmern, auch höre, ist halt so, dass Raumfahrt halt so total verbindet. Also, dass es so über so politische Konflikte hinweg, über Ländergrenzen hinweg, dass da Leute, Wissenschaftler unterschiedlicher Länder einfach auch miteinander zusammenarbeiten. Ist das so, oder hast du das irgendwie auch so kennengelernt? Kann man das so sagen oder ist das irgendwie Quatsch? Also ich glaube, auf der Arbeitsebene ist das so, dass man halt sagt, also die wenn jetzt die Amerikaner konnten ja lange nicht fliegen, weil also nicht eigen, die Amerikaner waren lange nicht in der Lage, selber Leute ins All zu bringen, weil sie halt den Space Shuttle irgendwann einmotten mussten, weil der einfach zu teuer war. Mhm. Und dann sind halt alle, die zur ISS geflogen sind mit russischen Raketen von Baikonur aus gestartet. Das ging nicht anders. Das heißt, die müssen dann eben auch, die trainieren dann in den USA zusammen, trainieren zusammen in Russland. Mhm. Und das verbindet natürlich, weil also ich glaube, Astronauten, Kosmonauten, egal woher die kommen, die haben natürlich irgendwie, das sind Forscher, das sind Entdecker, das sind Pioniere, also Männer wie Frauen. Und die, also denen geht's wirklich um die Sache. Und dann gibt's aber eben diesen politischen Überbau, wo man sagt, okay, man finanziert das, aber für die Amerikaner zum Beispiel ist das natürlich ein Riesenproblem mit dem ehemaligen Klassenfeind, den man im Kalten Krieg ja wirklich bekämpft hat, bis zum Getno, sich dann da irgendwie auf die angewiesen zu sein, um in den Weltraum zu fliegen. Und die große amerikanische Nation schafft es einfach nicht, eine eigene Rakete zu produzieren, mit der die das können. Das nagt schon irgendwie an der am Selbstverständnis. Aber ich glaube, die Leute, die dann wirklich fliegen, da gibt's wirklich Freundschaften und die kennen sich gut. Ich habe das mal und die mögen sich auch sehr. Ich habe das erlebt bei weiß gar nicht, ob man sowas erzählen darf, aber da gab's hier im dann auf jeden Fall. Ja, dann auf jeden Fall. Wir sind doch unter uns. In der Friedrichstraße, da gibt's dieses Haus der russischen Kultur oder so gegenüber vom Lafayette. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wie sich das nennt. Und da haben sie auch irgendwie, die machen dann einmal im Jahr irgendwas mit Weltraum, weil das ist immer gut und geht auch immer. Und da waren auch ein paar deutsche Astronauten dabei. Ja, und die haben dann irgendwie da so 2 Stunden ein bisschen Smalltalk gemacht und da verschwanden die alle. Und dann habe ich einen gefragt, wo sind die jetzt alle, ne? Und dann sagte jemand, ja, die sind jetzt alle oben und trinken Wodka zusammen, ne? Also das verbindet die schon auch, also weil die begeben sich ja in eine Umgebung, die auch absolut lebensfeindlich ist und da muss man sich halt auf den anderen verlassen können. Und mit dem Wodka. Da ist es dann egal, ob der Russisch oder Englisch spricht oder Deutsch oder was auch immer. Ne? Das stimmt, ja. Ja. Ich finde es total interessant, was du jetzt gesagt hast, mit dem Raumfahrt geht ja immer, weil, ja wirklich, weil, also ich möchte jetzt nochmal ein bisschen zurückkommen auf, wie macht man Raumfahrt auf der Erde sozusagen, irgendwie, wie stellt man es aus, wie zieht man die Leute in den Bann, also ich weiß nicht, zumindest bei mir war das so, ich weiß nicht, wie es bei euch war, vielleicht auch, dass so Raumfahrtastronauten, das ist so das Größte, das sind die größten Helden, die man so kennt oder die man sich so vorstellt. Das ist ja vor allem alles mit Vorstellung verbunden irgendwie. Und ich war total süß, im Technikmuseum habe ich mal eine Familie beobachtet, wo ein kleines Mädchen wirklich so, keine Ahnung, 4 Jahre durchs Museum mit ihrer Familie gegangen ist und immer so vor sich hin gesungen hat, Rakete, wo bist du? Rakete, wo bist du? Also schon die Kleinen sind irgendwie so total an diesem, das ist halt so eine Riesenfaszination. Und ich frag mich so ein bisschen, wie man das, also wie das so beschworen wird. Also ich finde mit Alexander Gerst und der Maus und so, das haben das auch meine Kinder so ein bisschen diese Faszination abbekommen. Aber natürlich irgendwie mit irgendwelchen Science-Fiction-Filmen oder sowas. Aber ich frage mich, wie man das irgendwie auch ein bisschen, ja, profaner. Also im Museum vor allem, ne? Ja, im also Museum, wir genau. Wie man Museums-Podcast. Wie man diese Faszination... Nee, ich will die gar nicht irgendwie, kann. Ja, ich will die ja gar nicht entkräftigen oder entzaubern, ja, es hat irgendwie einen Zauber. Ich finde auch, dieser Dienstreiseantrag hat irgendwie sowas, aber, ja, ist doch so, aber, ich weiß nicht. Du meintest doch irgendwann mal, hast du irgendwann mal erzählt, dass, ich weiß nicht, ob es in Russland ist oder generell, dass die Sachen, die geflogen sind, also zum Beispiel ist da auch so eine Maus mitgeflogen, oder so ein Elefant oder sowas mit dem Alexander, das ist, man guckt das ja ganz anders an, dieses Ding. Ja. Oder? Also, das hat dann gleich irgendwie was ganz anderes. Ja. Weil es schon mal eben in dieser lebensfeindlichen Umgebung war und heile zurückgekommen ist. Was sind die Besonderheiten vom Ausstellen von Raumfahrt? Ist doch eigentlich so, auch so ein bisschen in die Richtung geht's, ne? Ja, oder wie kriegt man auch diese Faszination wieder hin? Also, ich weiß es nicht. Also das ist, also natürlich sind das immer so Heldengeschichten und ich glaube, also es gibt ja, finde ich, viel so Helden. Wir haben jetzt gerade im Museum gesprochen über diese Expedition der Polarstern zum Nordpol, ne, wo ja auch Forscher da sind, die irgendwie so in extremen Umwelten sich bewegen, die von Eisbären bedroht werden, aber... das passiert halt alles so im Irdischen und es so ein Schiff fährt halt los und dass ein Schiff losfährt, das ist ja irgendwie was ganz Alltägliches. Aber ich glaube, bei der Raumfahrt ist es halt so, dass also das allererste ist, dass man halt so man hat wirklich mit den Urkräften und den Elementen zu tun. Ne? Die reiten ja auf einem Feuerball, auf einer Rakete, wo man halt weiß, also wenn da jetzt irgendein Teil nicht funktioniert, dann explodiert das alles und die verbrennen und also ich glaube, die Reise beginnt ja schon irgendwie total abenteuerlich und sie ist mega extrem. Und also ich sag mal, wenn man jetzt einen Forscher auf der Polarstern sieht, dann hat der irgendwie so einen roten Anzug an, meinetwegen, und dann erzählt er irgendwas im Schneegestöber. Aber die da im Weltraum, die schweben dann da rum und die, also da ist ja dann das Ganze, die ganze Umgebung ist ja total fremd und ganz anders als das, was wir auf der Erde haben. Und ich glaube, das macht halt die Faszination aus. Und was man bei Raumfahrt ja auch immer im Fokus hat, ist, also natürlich das Riesenabenteuer Mondlandung, aber dann auch immer das, wo Menschen dabei sind. Mhm. Wobei die eigentlichen Nutzanwendungen der Raumfahrt ja, also Raumfahrt ist ja sehr erfolgreich und verdient ja Geld, aber das hat dann nichts mit bemannter Raumfahrt zu tun. Mhm. Bemannte Raumfahrt ist irgendwie wie so eine Polarstation, wenn man es denn so will, irgendwie wie die Neumeier-Station am Südpol. Mhm. Da sind halt so ein paar Leute und die gucken dann mal, ob man irgendwie die Eier besser irgendwie im heißen Wasser oder mit einem Mikrowellenstrahl kocht. Also da sieht man jetzt ja nicht sofort die Nutzanwendung. Ne? Das ist halt eine Forschungsstation, die da rumfliegt, die halt irgendwie riesig Geld kostet. Aber dadurch, dass es Menschen sind, kriegt man halt eine Verbindung, eine Brücke gebaut. Und das hat man ja im Museum andauernd, dass man ja diese Brücken baut über Dinge, die mit etwas zu tun haben, zu dem man selber auch eine Beziehung hat. Also deswegen ist auch eine Raumfahrt, also eine Weltraumtoilette, die ist einem irgendwie, da baut man eine Brücke zu den Leuten, weil, also ich muss auf der Erde auf Toilette gehen und dann realisiere ich, okay, und wenn die im Weltraum sind, müssen die halt auch auf Toilette gehen, okay, und wenn die auf Toilette gehen, was machen die denn da sonst noch so, ne? Ja, und ich glaube, es ist eben so dieses sich bewegen in einer Umgebung, die sehr extrem ist. Das macht, glaube ich, die Faszination aus. Und weil es nur so wenige Menschen gibt, die diese Erfahrung gemacht haben. Und es ist ja auch, also ich weiß nicht, ich glaube, jedes Interview mit einem Astronauten, da gibt's ja so die Aussage, ja, ich habe dann diese dünne Atmosphäre gesehen und diese empfindliche Erde und so, ne? Und ich glaube, dieser Blick zurück, Der macht halt viel mit den Menschen. Ich habe jetzt auch gerade noch mal vor kurzem was gehört. Die Apollo-Mission, die vor 50 Jahren gestartet ist, ein bisschen länger, die allererste, die den Mond umrundet hat, war, glaube ich, Weihnachten 68. Das waren die ersten, die halt die Erde komplett mal fotografiert haben und so als blaue Murmel im All. Und dieses Bild gilt, glaube ich, als eines der wichtigsten, als eine der wichtigsten Fotografien in der Menschheitsgeschichte, weil die halt nochmal einen ganz anderen Blick auf die Erde geboten hat und seitdem auch alles, was so mit Naturschutz zu tun hat und dass man eben diese empfindliche blaue Kugel irgendwie schützen muss, das hat, glaube ich, der Umweltbewegung nochmal einen großen Auftrieb gegeben. Also das sind so Effekte in der Raumfahrt, wo man sagt, also das ist mit Geld auch nicht zu bezahlen. Aber jetzt schweife ich ab und komme ins Palaver. Aber trotzdem ist ja so, also das habe ich schon verstanden, also so dieses, also die Frage, wie stellt man Raumfahrt eigentlich aus, ne? Dass man irgendwie versucht, die Besucherinnen und Besucher irgendwie da abzuholen, also mit so Alltäglichkeiten, die sie selber auch irgendwie kennen und so, ne, dieses in der Raumfahrt eben halt auch gibt, aber unter ganz veränderten Gesichtspunkten. Das ist so die eine Sache. Auf der anderen Seite hast du jetzt gerade gesagt, geht es irgendwie, also ist es halt einfach so die Faszination an dieser Lebensfeindlichkeit des Weltalls, an diesem Explorertum und so weiter, an dieser Rocket Science im wahrsten Sinne des Wortes. Nur, also, was macht man da, wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Quadratmeter oder vielleicht auch ein paar tausend Quadratmeter und Vitrinen hat? Also man kann ja nicht einfach nur Also wie bringt man sozusagen diese Faszination rüber? Ich kann vielleicht noch mal kurz sagen, also als kleiner Steppke war ich mit meinen Eltern auf großer Reise und wir sind nach Florida geflogen. Das war irgendwann in den 90er Jahren und da sind wir auch nach Cape Canaveral gefahren. Also, ja. Und ich weiß da nicht mehr so allzu viel von. Da war ich, weiß ich nicht, vielleicht, weiß ich, 12 oder so. Ich war allerdings total erschlagen von der Gigantomanie dieser Raketen, die da rumstanden. Ne? Also die haben da ja eben halt die echten Raketen, diese Saturn, frag mich nicht, 5, 6 Raketen, irgendwie hingestellt, beziehungsweise diejenigen, die halt nicht hochgeflogen sind. Aber ja, also man sah dieses ganze riesige der Raumfahrt eben halt so von Auge in Auge sozusagen, ne? Aber das haben ja einfach so viele, also diese Voraussetzungen bringen ja einfach so viele Museen nicht mit. Also wie kann man dieses große oder dieses Gefühl an der Raumfahrt irgendwie noch in eine Ausstellung packen? Frage ich mich. Ja, ist eine, also das, es gibt so Dinge, die sind, die sieht man und die faszinieren einen. Also es sind natürlich die ganz großen Objekte. Also und das, also ich habe auch ich kenne das auch in Florida, ich habe auch die Saturn V da liegen sehen. Und also erstmal ist das ja eine große tote Rakete, die da liegt. Also das war es für mich so, ne? Das war ja so ein gestrandeter Riesenfisch. Also das faszinierendste Objekt, das ich je gesehen habe, was mit Weltraum zu tun hat, das war die Discovery in Washington im National Air and Space Museum, also ein Space Shuttle, einer von denen, die ja in den USA zu sehen sind. Und es gibt ja nur, ich glaube, 4 Space Shuttle, die wirklich im Weltraum waren. Und das ist, glaube ich, der am meisten im Einsatz war. Und also an dieser Discovery zu stehen und also ein 40 Meter langes Fluggerät, was angebrannt ist, wo man halt sieht irgendwie, da gab es diesen Wiedereintritt in die Erdatmosphäre und alles war irgendwie angekokelt und irgendwie 1000 Grad oder heißer. Das ist das Mega-Objekt. Also das ist das, und das, da kommt auch eine Saturn nicht mit, auch wenn die viel größer ist, aber das ist halt die Rakete, die man halt, die gestartet ist. Das, was zurückgekommen ist, ist ja nur eine kleine Raumkapsel. Ja. Und Wir haben ja auch mal versucht, so eine russische Raumkapsel zu kriegen. Im Moment geht da leider nichts. Wir hätten uns eine kaufen können, aber aus Russland kommt im Moment nichts raus. Aber das ist eine Telefonzelle. Mhm. Und aber dieses 40 Meter lange Flugzeug, was im Weltraum war, das ist echt unglaublich. Und das kriegt man sehr, sehr schwer irgendwie in der Ausstellung. Ich habe mal, also das ist aber auch immer die knifflige Herausforderung, wie man mit sowas irgendwie umgeht. Eine Sache, die wir nicht verwirklicht haben bisher, aber die ich sehr gerne machen würde, um auch dieses Klaustrophobische vielleicht mal zu zeigen. Mhm. Also es ist dann gar nicht so Faszinosum. Der erste Mensch, der im freien Weltraum war, das war ein Russe, Leonov. Der ist also aus seiner kleinen Raumkapsel ausgestiegen und wollte dann wieder einsteigen, aber das Doofe war, dass sich sein Raumanzug so aufgeblasen hat, dass der dann nicht mehr durch die Tür kam. Und das war also super dramatisch, der musste dann irgendwie Luft ablassen aus seinem Anzug und er wusste nicht, ob er es schafft. Und das ist gerade nochmal neu in Russland als Buch erschienen, dieses Erlebnis seines Fluges. Und ich habe mit dem Übersetzer gesprochen und also das wäre zum Beispiel was, ne? Also, dass jemand, die sind dann in so ein, der ist durch so einen Schlauch ausgestiegen, also so ähnlich wie, muss man sich vorstellen, wie ein Schlafsack, der an beiden Seiten offen ist. Mhm. Und der hat dann aber so ein, also der Schlafsack hat sozusagen Deckel an jedem Ende und dann hat er den einen Deckel aufgemacht, ist in diese Luftschleuse und durch den anderen Deckel dann raus. Und dann musste er da wieder rein und er passte halt nicht, weil sein Anzug zu groß war, weil der sich aufgeblasen hatte. Und das, was ihm da durch den Kopf ging, also das, ich sag mal, einfach eine Röhre, die vom Dach kommt, wo man sich mit den Schultern reinzwängt und dann hört, wie er halt kämpft, um da wieder reinzukommen und was er da gemacht hat. Ich sag mal, mit so ein paar Atemzügen. Ich glaube, dann versteht man irgendwie so auch diese Lebensfeindlichkeit der Umgebung. Ja. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, das ist jetzt nicht faszinierend, aber das macht halt deutlich, wie mit was für Schwierigkeiten die zu kämpfen hatten. Aber das, und das ist dann klein, ne? Das finde ich aber immer ganz spannend, ne? Es sind nicht immer nur die, gerade bei Raumfahrt, die Geschichten, die super gut gelaufen sind. Ich meine, nimmt man sich mal Apollo 13, ne? Ich meine, irgendwie, die hatten was ganz anderes vor und am Ende ist es halt die Geschichte, wie sie mit MacGyver-mäßig mit den Bordmitteln es gerade noch schaffen, das Ding wieder so hinzukriegen, dass sie nach Hause kommen. Das sind ja auch immer diese Geschichten von Widrigkeiten überwinden. Vielleicht ist es auch das. Ja, und eben auch zu sehen, also wenn eine Sache schief geht, es gibt keinen, der dann irgendwie vorbeikommt und einem hilft. Der und ne? Ja, der ADAC. Der ADAC, kurz mal anrufen. Ich hab doch meine Karte dabei. Nee, also das ist halt vielmehr so wie, also ich sag mal, vor 300 Jahren, wenn da einer irgendwie mit dem Segelschiff los ist, ne, wenn der dann irgendwie im Pazifik war, da war ein Sturmmast, ist abgebrochen, ja, dann musste man sich selber helfen, ne, da kam man keiner. Das ist aber ja auch was wir heute in dieser Welt, also was wir kaum noch kennen. Ne? Also wir haben ja an jeder Ecke ein Späti, wenn wir Hunger haben. da denkt man dann auch nicht mehr nach, ob man jetzt Vorräte einpacken muss, wenn man im Winter irgendwie mit der S-Bahn fahren will. Also und gerade in der Stadt. Im Weltraum muss man wirklich auf alles vorbereitet sein und deswegen wird eben auch so viel trainiert und so viel Sicherheit irgendwie mit verpackt. Also das sind auch so Themen, die ich dann ganz spannend finde, dass man halt sagt, okay, was haben die denn da an Sicherheitsausrüstung? Was haben die denn für Anzüge? Warum tragen die dann das und dann das? Was machen die, wenn das passiert? Was ist, wenn ein Astronaut Zahnschmerzen hat? Ne? Also auf all diese Fälle werden die vorbereitet. Und die Technik muss dann eben auch noch mitspielen und auch die Technik ist halt, das ist halt schwierig, ne? Also die Teile der ISS, die ältesten, die sind ja mittlerweile auch über 25 Jahre alt und sind ja ganz extremen Bedingungen ausgesetzt und da geht natürlich auch immer mal was kaputt, ne? Also das ist schon, und also diese Dinge dann vorzustellen, das ist, glaube ich, das, was man versuchen muss, in einer Ausstellung dann auch zu zeigen. Aber das ist immer aufwendig, wenn man nicht diese wirklich riesengroßen Objekte zeigen kann. Dann muss man es in den kleinen Geschichten machen. Ja. Ich weiß noch nicht mal, ob man große Objekte braucht. Entschuldigung. Aber ja. Nee, es geht, ich hätte noch eine Frage, und das geht in eine ähnliche Richtung, Martha, wie das, was du vorhin meintest. Du hast vorhin nämlich angesprochen, die Frage, Moment, was wollte ich denn sagen? Ach so, genau. Wie ist das eigentlich, dieses Faszinosum von den geflogenen Objekten? Ne? Man unterscheidet da zwischen den, ich sag mal, normalen Raumfahrtobjekten und den geflogenen Objekten. Und um es mal wieder auf diese Museumsebene zurückzubringen, wir sprechen ja da ganz oft immer von die Aura des Objekts. Da geht es ja ganz oft drum, gerade so, wenn es heißt, ja, wir können auch digitale Sachen machen. Nein, die Aura des Objekts, die kann man nur direkt live erleben. Und gerade in diesen geflogenen Objekten steckt ja angeblich von dieser Aura, wie auch immer man die messen will oder so, drin. Nein. Ich weiß einen Trick, wie man das macht. Man muss die Objekte anzünden, also zuerst wiegen, dann anzünden und dann die Differenz zwischen Asche und dem normalen Objekt wiegen. Und das, da hat man dann das Gewicht der Aura. 21 Gramm sind das, glaube ich, ja. Aber die Frage ist, ist das was Besonderes, auf was man achtet, wenn man so Raumfahrtobjekte einwirbt, oder ist man eigentlich froh über alles, was man kriegt? Und das sind wir vielleicht auch bei dem, was wir am Anfang hatten, mit der Frage, was kriegt man überhaupt? Ja. Also das ist ein großer Wettbewerb. Also das habe ich aber, da können wir wieder auf die Gerstsachen zurückkommen, und jetzt komme ich dann endlich mal zum Punkt, was darf man eigentlich abgeben. Also das, was wir von Gerst mitgekriegt haben, also das war so eine Sporttasche voll, wo ich auch dachte, boah, wir haben irgendwie die tollen Sachen von Gerst, und dann hörte ich irgendwie, in einem anderen Museum haben sie auch irgendwie ganz viel von ihm, da dachte ich, wie viel hat der denn? und hab dann auch nochmal drüber nachgedacht, was haben wir denn eigentlich von ihm? Also wir haben von ihm einen blauen Overall, ein bisschen Arbeitskleidung von der ISS, Weltraumnahrung und dann noch irgendwie so ein bisschen, so eine kleine Tüte voll mit diesem und jenem. Also ich sag mal, dass der so einen blauen Overall anhat mit irgendwelchen Patches drauf, davon hat er 5 Stück. Ja. Ne? Alexander Gerst Collection. Genau. Es kommt mir so ein bisschen vor wie so eine Freundin, die so verlassen wird, dann hat die so eine Zahnbürste von ihm, und dann geht zur nächsten, dann lässt er da seine Zahnbürste. Ja, also aber das mal runtergebrochen, also es ist so, sie dürfen irgendwie, ich weiß nicht, 1 oder 2 Kilo privates Gepäck mitnehmen, und alles andere sind halt so Sachen, also ich sag mal, die Weltraumnahrung, die wir von ihm haben, das ist halt das, was wir auch verköstigt haben bei der Ausstellungseröffnung. Das ist natürlich was, davon hat er 50 Dosen noch irgendwie zu Hause rumliegen, die waren natürlich nicht auf der Raumstation, warum auch. Aber seine Klamotten sind doch nicht seine privaten Sachen, oder? Das ist nicht seine Arbeit. Naja, also ich sag mal, wenn dir dein Arbeitgeber einen Schlüppi zur Verfügung stellt, dann kannst du den, glaube ich, schon behalten, den gibst du dann nicht wieder zurück. Also in diesem kleinen Rahmen. Ich glaube auch. Aber du darfst natürlich nicht anfangen, da irgendwie, dass der sein, ich sag mal, wenn er ein Mikroskop hat auf der ISS, dass er anfängt, das zu vertickern. Aber es gibt eben, also ich sag mal, das schönste Objekt, was wir von ihm haben, und das ist eben, apropos Zahnbürste, Martha, das ist seine Kulturtasche. Und das ist halt so ein blaues Teil, das ist so groß wie eine A4-Seite und irgendwie rollbar, und da kann man halt eine Zahnbürste, Zahnpasta und so reinstecken. Also das ist wirklich irgendwie, ich denke mal, das schönste Objekt, was wir von ihm haben, neben den Klamotten, die er auf der Raumstation anhatte, die natürlich auch irgendwie, seine Unterwäsche, die er getragen hat, als er ausgestiegen ist und im Weltraum irgendwie unterwegs war, ist natürlich irgendwie die tollste Baumwolle, Patagonia, super weich und kuschelig und so. Aber das sind eben ganz persönliche Dinge, die wirklich dabei hatten. Und das ist auch okay, aber der darf eben nicht anfangen, da, wie gesagt, aus der Raumkapsel was abzuschrauben oder so. Das ist natürlich dann nicht gestattet. Und auch nicht Werkzeug oder so mitzunehmen. Und das ist eben auch die interessante Geschichte. Und jetzt komme ich endlich dazu. Bei den Amerikanern war das so, dass man irgendwann gemerkt hat, die ganzen Astronauten, gerade die zum Mond geflogen sind, die sind natürlich auch nur nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt worden, auch wenn die dann im Anschluss vielleicht irgendwo Beraterverträge hatten. Und wenn sie nicht ganz blöd waren, haben die auch ein bisschen Geld verdient. Aber die fingen dann auch an, Objekte zu verkaufen, die auf den Flügen dabei hatten, zum Mond. Also ich sag mal, ein Hammer, eine Zange, eine Taschenlampe, ein Kugelschreiber. Und da hat sich dann mal irgendjemand beschwert und hat gesagt, ja, wie kann es denn sein, wenn die Astronauten in einem Raumschiff, der was mit Steuergeldern bezahlt worden ist und die da eine Reise machen, auch mit Steuergeldern finanziert, wie kann das denn sein, dass die dann einen Kugelschreiber, den die da benutzt haben, einfach mal irgendwie in der Auktion verkaufen und kriegen dann da $5,000 für? Und dann hat man sich also in den USA überlegt, ja Mist, was machen wir denn jetzt? Wir können ja jetzt die Astronauten, die auf dem Mond waren, die ja die Helden der Nation sind, die können wir ja jetzt nicht einsperren, weil sie Sachen geklaut haben. Und dann gab es wirklich irgendwie ein Präsidialdekret oder irgendein Gesetz gibt es in den USA. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz scharf. Und da hat man gesagt, also alles, was im Weltraum war, bevor die Space Shuttle-Ära losging, Anfang der 80er Jahre, und was die Leute da mitgenommen haben, das gehört denen. Punkt. Mhm. Mhm. Und wenn die das verkaufen, eine Kamera, ein Kugelschreiber, dann ist das egal, weil das ist ihrs. Und ab den Space Shuttle-Flügen ist es so, dass das alles Staatseigentum ist und nichts davon darf verkauft werden. Mhm. Und, ist es deswegen schwieriger, ja, jetzt was zu bekommen? Also von den späteren Sachen? Nee, also das zum Beispiel ist es so, dass das National Air and Space mit der NASA ein Agreement hat, dass die alles zuerst angeboten kriegen. Das gibt's in Deutschland zum Beispiel nicht. Da verteilt sich das dann irgendwie bunt durch die Gegend. Aber wir können uns das dann zum Beispiel vom National Air and Space leihen. Das machen die auch. Ist nicht ganz einfach, aber das geht. Also und es sind dann aber eben immer Leihgaben. Aber das ist in Ordnung. Bei den Europäern ist das, ich weiß gar nicht, wie das da geregelt ist. Es gibt ja wenig, also das ist ja, und da sind wir eben beim Sammeln im Museum, das Doofe, das ist ja so bei der Raumfahrt, das Allermeiste bleibt ja da oben. Also ein Satellit, der im Weltall ist, den kriege ich ja nie wieder runter, es sei denn, ich hole den mit dem Space Shuttle ab, aber den Space Shuttle gibt es nicht mehr. Also alles, was jetzt fliegt, sind halt Raumkapseln. Bei den Amerikanern eine, wo 7 Leute reinpassen jetzt, die Dragon, und bei den Russen halt die Soyuz mit 3 Leuten. Und das, was die da dann noch an Sachen mitnehmen können, ist halt extrem beschränkt. Das heißt, das, was man kriegt, sind entweder irgendwelche Attrappen oder es gibt dann auch immer so Duplikate, dass man sagt, also wenn wir einen Satelliten ins Weltraum schießen, dann haben wir noch einen Baugleichen auf der Erde, falls der beim Start explodiert oder falls der im Weltraum halt irgendwie Probleme macht, damit wir auf der Erde rausfinden können, wie wir dieses Problem vielleicht beheben können. Dann ist es zum Beispiel so, Raketenteile zu kriegen, da gibt's halt nur, also bei der Saturn war es halt so, die Amerikaner haben halt irgendwann gesagt, wir fliegen jetzt nicht mehr weiter zum Mond, aber sie hatten halt in der Zeit schon wieder neue Raketen gebaut, und deswegen gibt's heute in Cape Canaveral halt noch irgendwie eine Saturn 5, sonst wären die einfach geflogen und wären verglüht, also da wäre nichts mehr übrig. Also immer nur, wenn so ein Programm, so ein Raketenprogramm abgebrochen wird, bleibt eigentlich was übrig. Bei der europäischen Ariane 4 zum Beispiel, alle Raketen sind geschossen, es gibt nichts mehr. Mal ein Triebwerk oder so, was bei der Produktion runtergefallen ist, aber das war's dann auch, ne? Aber keine Raketenstufe, keine komplette Rakete, gibt's nicht. Gut, dann würde also, es eigentlich quasi bedeuten, dass wir landen die Raketenstufen wieder Zeitalter auch für die Museen eigentlich ganz gut ist dann in Zukunft. Ne? Ja, weil dann ja, da hast du recht. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen ja an die Museen denken, ne? Ja, genau. Das war Elon Musk erster Gedanke. Wir ja, brauchen unbedingt ich mehr mir ein Raketen Denkmal. In Museen. Aber Heiko, ja, apropos NASA-Leihgabe, ich weiß, mir ist zu Ohren gekommen, dass das Technikmuseum mal eine Leihgabe hatte, eine ganz berühmte, und die wurde dem Technikmuseum dann wieder weggenommen. Kannst du jetzt darüber was sagen? Jetzt aber einen schönen Platz gefunden. Ja, jetzt hast du wieder einen schönen Platz gefunden. Ja, ja. Ja, also, ne? Also das Mondgestein. Doch. Ja, ja. Also, wie das eben so ist bei vielen Dingen, also ich sag mal, es ist ja bei uns ein relativ breites Feld, allein in der Luft- und Raumfahrt. Also bei Schifffahrt mag ich ja gar nicht dran denken. Also bei uns sind es 120 Jahre, die so Luftfahrt ja wirklich passiert. Raumfahrt ging los wirklich Raumfahrt in den späten 50er, frühen 60er Jahren. Es ist ein relativ beschränkter Zeitraum, aber es ist halt riesengroß, ne? Also es gibt halt nationale, internationale Programme, es gibt Fluggesellschaften, Flugzeugbau, Kulturgeschichte, Reisen, ich weiß nicht. Also das so und jedes Ding hat ja was Spezielles und es gibt überall irgendwie viele Geschichten und das ist wirklich unfassbar und man muss sich halt in vieles irgendwie so reinarbeiten. Jedenfalls ist es so, die Amerikaner sind zum Mond geflogen, haben ungefähr 500 Kilo Mondgestein wieder mit zurückgebracht. Erzähle ich gleich auch nochmal was, wieso die so viele mitnehmen konnten. Die haben nämlich auch ein bisschen was oben gelassen. Und diese 500 Kilo Mondgestein, die sind dann zum Teil auch verteilt worden. Also es gab so Kieselsteinchen, die sind mit einer in so einem riesen Plastikbrett mit einer Nationalfahne an fast alle oder an viele Nationen der Welt verteilt worden. Mhm. Gibt's auch in Deutschland zwei so Krümelchen. Und dann, ich sag mal, zu den Museen, die oder Institutionen, die halt Interesse angemeldet haben, da sind dann auch größere Mondgesteinbrocken verliehen worden. Mhm. Die großen haben, glaube ich, so 330 Gramm. Das sind die ganz großen Stücke, die man so auf der Welt an Museen verleiht. Und so einen relativ guten Stein, also der ist so faustgroß, so einen hatten wir auch. Faustgroß, okay. Ja. Und die werden dann auch immer in einer Vitrine mitgeliefert und wir haben dann angefangen bei uns ja diese Sonderausstellung Raumfahrt zu machen und wollten dann diese Vitrine auch umstellen und dabei ist uns leider das Glas gerissen. Und dann dachte ich, naja, es kann ja passieren und wir sind ja ein ordentliches Museum. Dann ruft man natürlich beim Leihgeber an und sagt, ja, Vitrine ist kaputt, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gedacht, naja, dann sagen die, dann tut das mal in eine andere Vitrine rein und dann ist gut. Und damit hat sich das. Mhm. Und war dann aber ganz anders. Dann kam dann nur eine sehr, betretene E-Mail aus den USA. Ja, also es gibt da irgendwie einen Kongress und der Oberbeauftragte für Mondgestein von der NASA und der Oberbeauftragte für Gesteinsproben von fremden Planeten, die sind auf einer Tagung in Europa, die kommen persönlich vorbei und holen das ab. Und ich dachte schon, wenn die sich die Mühe machen, dann haben wir jetzt wohl irgendwie Mist gebaut. Und dann habe ich mich in das Thema eingelesen und es ist so, dass die Amerikaner in Houston halt eine extra Einrichtung gebaut haben, also so eine schöne Moon Rock Facility, wo dann also die unter Vakuum gelagerten Koffer aus den Apollo-Raumschiffen dann aufgemacht wurden in einer Vakuumumgebung, wo alles nur irgendwie wie im Kernkraftwerk mit so ferngesteuerten Händen und Roboterarmen irgendwie bewegt wird. Und es ist ein riesen Reinraum, der aber im Vakuum sich befindet und der also seit über 50 Jahren da irgendwie existiert und wo nur diese Proben gelagert werden. Und es ist ein riesen Bohai, der da um diese Dinge gemacht wird. Und als wir dann gesagt haben, ups, uns ist leider die Vitrine kaputt gegangen, da sind die total ausgerastet, weil wir sind das erste Museum der Welt gewesen, das das hingekriegt hat. Weil diese Vitrinen natürlich unter Vakuum... Das ist doch auch ein Qualitätsmerkmal. Ja, auf jeden Fall. Nur sehr weit nach unten. Aber ehrlich mal, Heiko, also wie konnten die denn davon ausgehen, dass wenn man irgendwie ein Mondgestein in der Vitrine, in der Ausstellung hat, dass das irgendwie geschützt ist? Also das du, ist ja also das war ja alles... Das war ja alles vor meiner Zeit, ne? Also da hat mir dann ein ehemaliger Kollege erzählt, ja, also er ist damals noch mit einer Handschelle um den Arm und die andere Handschelle um den Koffer rum, händisch übergeben irgendwie. Also ein Riesenaufwand. Also ich verstehe nicht, dass die NASA da, also wie die denken kann, dass das irgendwie in der Ausstellung, dass das dann die gleichen Bedingungen hat, wie dann in diesem Facility, was du da gerade irgendwie beschrieben hast. Ist ja auch irgendwie ein bisschen naiv gedacht. Nee. Also nicht bei den, also ich sag mal, hallo, die Amerikaner sind eh irgendwie, das ist ja die Nation irgendwie auf der Welt. Und dieses Mondgestein, das ist natürlich alles Nationalheiligtum. Ich habe das komplett unterschätzt. Verstehe. Ne? Mhm. Ja, okay. Ich dachte nur irgendwie so als ehrlicher Museumsangestellter, Vitrine kaputt, rufe ich da mal an. Ne? Ja. Ja, und dann haben die das abgeholt. Frag mal, was wir jetzt machen sollen. Dann haben die es abgeholt. Die kamen dann vorbei und wollten es irgendwie einschweißen. Das hat aber irgendwie auch nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, naja, also wir hätten ja gerne nochmal wieder ein neues Stück und so. Und die so... Also das war halt, also wie gesagt, ich kenne ja nun irgendwie, ich habe ja mit vielen Leuten auch aus auch gerade aus den USA und auch im National Air and Space zu tun und so, und eigentlich immer netten Smalltalk, ne? Ich habe denen gesagt, ja Mensch, wollen wir irgendwie nett essen gehen, soll ich euch irgendwie einen Kaffee kochen, was wollen wir machen? Und die so, nee, wir haben keinen Hunger, wir haben schon gegessen, wir wollen nichts trinken, wir wollen heute einen Steiner. Ich dann so, und ja, wir können ja vielleicht nochmal fragen, ob wir wieder einen kriegen. Und die so, ja, ihr könnt ja mal fragen. Yeah. Und ich denke so, ah, okay. Ja. Und damit dachte ich, wäre jetzt diese Geschichte eigentlich zu Ende und wir haben uns bis auf die Knochen blamiert. Aber ja, wie gesagt, ich habe es unterschätzt, ich wusste das nicht. Aber klar, man muss da eben auch dann offen mit umgehen. Shit happens, ne? Ist einfach so. Aber die Geschichte nahm dann ja am Ende, Matthias, das hast du ja entdeckt, noch eine ganz unerwartete Wendung. Denn wo war dann dieser Stein auf einmal, wo tauchte er wieder auf? Nicht in Houston in der Moon Rock Facility, sondern? Ja, man hat das Gefühl, es ist jetzt der Briefbeschwerer von Joe Biden. Genau. Genau. Ja, also ne, der hat ja sein Büro umgestaltet, als er ins White House eingezogen ist und hat jetzt, um auch ein Symbol zu irgendwie zu senden, diesen schicken, exakt unser Stückchen jetzt auf seinem Zeitboard da liegen. Also, ja, nee, es ist ja nicht geschenkt. Wo Heiko mit Edding noch draufgeschrieben hat, wer das Schöne ist, doof. Ja, und der Chef von unserem Museum sagte, ist doch ein guter Grund, mal bei beiden vorbeizugucken zum Antrittsbesuch. Ja, wir können ja auch mal sehen, überprüfen, ob sie auch gut auf das Mondgestein aufpassen. Ja. Ich finde es halt so schade, bei sowas finde ich es halt so schade, wenn es, also weil das Mondgestein, klar hat es dann so eine Bedeutung natürlich auch für die Gesellschaft, dass da so sicher gelagert wird, aber es finde ich hat noch mehr Bedeutung, wenn diese Faszination auch nach außen getragen wird. Also jetzt bei beiden sieht es ja auch in Anführungsstrichen die ganze Welt oder weiß es die ganze Welt, dass da ist, aber ich find's irgendwie blöd, wenn solche Sachen dann weggeschlossen werden und dann aus konservatorischen Gründen, die ich auch verstehen kann, aber die man ja in einem, also denke ich mal, in einem Museum auch ähnlich hinbekommt, als jetzt nicht mit Vakuum vielleicht, aber ich weiß nicht. Also ich meine, also diese wie, weiß nicht, wie alte, 4000 alte Tonscherbe da, die wir da haben, die ist ja auch nicht weniger zerbrechlich oder. Ja, aber die ist halt, die ist halt von der Erde. Die ist halt ja, irgendwie aus Mesopotamien und das Mondgestein ist halt vom fucking Mond. Ist vom fucking Mond. Ich sag mal so, Martha, wenn du eine Unabuchse von Alexander Gerst hättest, dann würdest du die auch ins Vakuum packen. Du wüsstest ja, gerne, also, wo ich die hinpacke, ne? Jetzt. Nee, aber das, wohin wollte ich jetzt? Jetzt bin ich irgendwie, habe ich einen Faden verloren, aber das, klar, also das ist schon auch ein Anliegen von allen, die Weltraum betreiben, dass die halt breit in die Öffentlichkeit kommen. Also das merkt man ja auch sehr deutlich, ne? Also, manche Sachen müssen aber, also bei manchen Sachen ist es schwierig, die kann man halt nur sehr kontrolliert überhaupt erhalten unter sehr kontrollierten Bedingungen. Beim Mondgestein ist es, glaube ich, also ich meine, das ist Regolith, was da irgendwie Millionen Jahre irgendwie harter Sonnenstrahlung ausgesetzt war. Ich glaube, das geht jetzt im Technikmuseum dann auch nicht unbedingt kaputt, wenn mal ein bisschen Luft drankommt, aber es ist natürlich ärgerlich. Was auch, was nochmal ein Punkt ist beim Ausstellen, ist, dass diese Dinge gerade bei der bemannten Raumfahrt ja dann auch nur für den Moment gebaut sind. Das ist ja nicht dafür gedacht, dass es jetzt irgendwie noch 100 Jahre, 1000 Jahre irgendwie existiert. Das zeigt sich ganz deutlich und das ist auch eine interessante Geschichte. Da war ich auch mal sehr naiv. Also es sind ja 12 Amerikaner auf dem Mond gewesen und es gibt dann natürlich auch 12 Anzüge, Raumanzüge von diesen Astronauten, die da auf dem Mond rumgehopst sind. Und ich habe da mal mit einer Restauratorin gesprochen, die diese Anzüge betreut, als ich mal in Washington war, da sind die alle gelagert beim National Air and Space. Und die sagten, denen zerfallen, das ist halt ganz viel Kunststoff natürlich da drin und dieser Kunststoff hat natürlich ganz viele Weichmacher auch drin, weil die müssen sich ja in diesen Anzügen bewegen. Und selbst unter den allerbesten Bedingungen, also sehr kühl und sehr dunkel gelagert, gehen denen diese Anzüge kaputt. Mhm. Der Kunststoff löst sich einfach auf und das ist natürlich ein Problem, was man kriegt, weil ich dachte auch, ach, ich frage mal, ob ich nicht so einen Anzug kriege. gibt ja irgendwie 12 Stück, müssen ja nicht alle in Amerika sein. Technikmuseum ist eine gute Adresse, siehe Mondstein. Aber das verleihen die gar nicht. Also wenn, dann hat man vielleicht das Glück, dass man mal einen Handschuh kriegt oder irgendwie einen Helm. Aber die Anzüge selber sind viel, viel zu empfindlich. Und das macht es natürlich dann auch nochmal kompliziert, weil, also ich sag mal, so ein Raumanzug mit diesem Mondstaub drauf, das ist natürlich auch, das wäre, also jedes Museum der Welt, jedes Technikmuseum würde sich da alle Finger nach ablecken. Ne? Und diese Anzüge sind natürlich auch irgendwie Teil einer Nationalerzählung, ne? Irgendwie wo die man ja jetzt auch nicht so leichtfertig irgendwie aus den Händen gibt oder so. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Ne? Keine Ahnung. Ja, aber was ich ganz interessant fand, was du gesagt hast, ich finde, es gibt ja nicht nur Objekte, also nicht nur physische Objekte. Du hast ja erzählt von diesem ersten Foto von dieser blauen Murmel und das alle so fasziniert hat. Und als ich mit meinen Kindern diese Landung von dem Perseverance, heißt es, ne? Dieser neue Mars. Ja, Perseverance. Man hat alles mit. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Waren wir alle so ganz gebannt, ja, was geht's denn los? Und es war dann so langweilig und dann ist mein Sohn fast eingeschlafen und dann hat er noch so im Halbschlaf gesagt, Mama, sag mir Bescheid, wenn er gelandet ist. Und dann habe ich ihn geweckt, so kurz bevor er landet und dann gab's ja dieses erste Geräusch, was er übertragen hat, ne? Und ich weiß noch, wie wir alle da gebannt waren und auch mein Sohn war so hört sich der Mars an? Es war wirklich so, was? Und das ich finde, ich finde es auch sowas, was total, ich finde es sowas Ähnliches wie das Mondgestein. Also, dieses erste Bild, das erste Geräusch. Ich finde, das sind auch Objekte, die total spannend sind. Weil ich meine, jetzt haben wir haben so viele Aufnahmen von der Erde oder so viele, viel bessere wahrscheinlich inzwischen. Und in 10 Jahren kriegen wir wahrscheinlich keine Ahnung, wie jemand, weiß nicht, auf dem Mars singt, ja. Aber dieses allererste, der allererste Kontakt, das ist ja auch so ein Kontakt, ne? Ich habe mich auch gewundert, so, wie, wir wissen jetzt schon, wie es da ist doch voll weit weg, wieso wissen wir jetzt schon, wie es sich da anhört? Ja. Das fand ich wahnsinnig faszinierend, also. Also du meinst so alles, dass es gibt halt auch so Sachen, die nicht physisch sind, die aber auch irgendwie so eine Geschichte erzählen. Ja, und voll. Materielles Kulturgut. Ja. Ja. Ja. Ja, klar. Also dieses persönliche Erleben, ne? Also war für mich auch eine Frage, haben die Angst? Wo also eigentlich alle sagten, nee, wir haben keine Angst, weil wir haben das ja alles 100-mal irgendwie getestet und man weiß dann einfach, was man tun muss. Aber das hilft, ist natürlich auch so ein Teil von diesem Superhelden-Image, aber dieses, diese Geschichten drumherum neben den Objekten, klar, die finde ich halt auch super spannend, ne? Also diese Grenzerfahrung, so möchte ich es mal nennen, auch das Soziale, also was mich zum Beispiel wirklich, ich meine, da gibt's einen Chorgeist, und es werden natürlich viele Sachen auch nicht erzählt, aber wenn mir dann einer sagt, der wirklich viele Geschichten kennt, ja, die rauchen auch auf der Raumstation oder die trinken da auch mal einen Wodka. Das sind natürlich so Sachen, die einen dann auch wieder mit den Leuten verbinden. Und das sind eben auch so Dinge, die abseits von dieser Superheldengeschichte sind, die ich ganz spannend finde, wie man auch mit diesem Druck umgeht. Denn ich glaube schon, dass das manchmal auch dazu führt, dass man durchaus auch diese Belastung nicht dauernd aushalten kann und da so ein bisschen einknickt. Und dann muss man halt mit den anderen Kumpels, die da mit einem oben sind, mal reden und sagen, du, die letzten 3 Tage waren jetzt hier irgendwie nicht so toll. Ne? Ja, ja. So ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Ich könnte Heiko stundenlang zuhören. Ich werde ich brauche nur noch ein Bier. Ja, ich hole dir gleich noch eins, Martin. Müll. Ich sagen? Müll, ich habe noch Müll. Müll als ist letztes. Super Thema. Müll im All. So als letztes. Ja. Ich hab, genau, wir machen noch die Extended Version. Das, was überbleibt. Ja. Nee, erzähl noch kurz was zum Müll. Das hat auch ein bisschen was mit dem zu tun, auf was ich noch hinaus wollte. Aber erzähl. Ja, okay. Also klar, also ich sag mal Weltraumschrott, Müll, das ist einem irgendwie eher geläufig. Aber was ich interessant finde, ist, dass immer das, was man halt nicht sieht in der Raumfahrt, und das ist zum Beispiel gerade auch bei den Mondlandungen, man hat immer dieses Bild im Kopf, der erste Fußabdruck, das Foto von einem Astronauten, das Foto von der Erde. Aber was man halt nicht sieht, ist, dass die halt da ihre die Apollo-Astronauten, die auf dem Mond waren, hatten keine Toilette in ihrem Raumschiff und erst recht nicht auf ihrem Mondlander. Das heißt, das ist also alles in kleine Tüten irgendwie abgepackt worden und dann haben die das rausgeschmissen aus der Luke und das liegt da jetzt heute noch. Das Gleiche mit den Sauerstofftornistern, mit dem Werkzeug. Also da habe ich jetzt letztens was gehört, ich weiß nicht, wie viel Tonnen Müll die Menschheit schon als allererstes, man fliegt zum Mond und was man da lässt, ist Müll. Und die Menschen sind so schlimm. Und da liegen Tonnen von Müll auf dem Mond rum man hat dann 500 Kilo Mondgestein hier wieder zurückgeholt. Also das ist irgendwie auch keine, die Umweltbilanz ist so mäßig. Yeah, würde ich sagen. Yeah. Apropos Umwelt. Ne, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen zur Erde zurückkommen, wir sind jetzt gerade so ein bisschen durch die Museums-Raumfahrtwelt geflogen, kommen wir jetzt eher zurück. Das hatten wir beide hatten da mal uns drüber unterhalten, Heiko, oder andersrum gesagt, unsere letzte Folge ging ja über Museums for Future und die Frage des Klimawandels. Ne? Was können ja auch Museen für tun, aber auch generell einfach so diese globale Thematik. Und die Raumfahrt, also es könnte nicht auch ein Ziel der Darstellung der Raumfahrt in Museen oder generell, ja, der Darstellung der Raumfahrt sein, dass man halt irgendwie auch den Beitrag der Raumfahrt für das, sagen wir mal, für die Bekämpfung des Klimawandels und der Klimakrise auch nutzt. Ja, aber also, das ist eben dann, ja. Ja, ja. Ich überlege halt immer so die ganze Zeit, man hat irgendwie Raumfahrt im Museum, man hat halt irgendwie so diese, sagen wir mal, diese Erzählungen, die man irgendwie so ein bisschen kennt oder auch irgendwie neue, kleinere Erzählungen. Aber ich suche mal die ganze Zeit danach, die Raumfahrt auch irgendwie mit so einem größeren Thema zu verbinden. So ein Nutzen oder ja, wie das meinst du? Also früher hat man immer so gesagt, so die Teflonpfannen. Also Raumfahrt ist dafür da, dass man hinterher auch irgendwie schöne Konsumgüter hat. Ach so, aber, ja, stimmt. Aber es geht doch eigentlich auch darüber hinaus, oder? Also ich meine, gerade auch, oder erzähl du mal. Ja, nee, also das sind halt die Nutzanwendungen der Raumfahrt, die halt ganz weit weg sind von dieser internationalen Raumstation und der bemannten Raumfahrt. Also die bemannte Raumfahrt ist wirklich, man hat eine Forschungsstation und die ist halt wie eine Station, die im Dschungel ist oder an den Polen. Da forscht man halt so ein bisschen rum. Der große Nutzen, den sehe ich da jetzt auch nicht, außer dass man halt irgendwie Erfahrungen sammelt, wie man sich eben in dieser Umgebung bewegt als Mensch. Die wirklichen Nutzanwendungen der Raumfahrt sind halt Erdbeobachtung, sind Kommunikation, Navigation. Also ich sag mal, wenn man mal 50 Jahre zurückguckt und denkt irgendwie aus Südamerika ein Fußballspiel live übertragen, per Kabel oder wie jetzt, ne? Also das ging halt alles gar nicht. Oder man hat dann einen Radioreporter gehabt und dann irgendwie auch noch mit Verzögerung das Ganze. Heute haben wir ja in Echtzeit wirklich rund um die Welt irgendwie die Möglichkeit, wenn irgendwo auf der Welt was passiert, innerhalb von Minuten, ist es ja heute möglich, das in alle Welt zu bringen. Mhm. Also die Distanz überbrückt man heute auch mit Satellitentechnik eben innerhalb von Sekunden auf der ganzen Welt. Und was die was das Agieren des Menschen und diese Schäden, die eben damit verbunden sind, dass der Mensch sich auf der Erde irgendwie bewegt, die sind eben aus dem Weltraum ganz deutlich zu sehen. Und da sehe ich eben auch einen ganz wichtigen Punkt. Man kann eben mit den Satelliten feststellen, wie sich die Atmosphäre verhält. Also die liefern halt die Daten, die Forscher brauchen. Nicht nur, es gibt auch Bodenstationen, aber eben Satelliten können das eben in einem globalen Maßstab Daten liefern, die ganz wichtig sind die liefern Klimadaten, die fotografieren die Abholzung der Regenwälder, die können sehen, ob sich Wüsten ausbreiten, die können halt diese ganze Erdoberfläche doch sehr genau abtasten und Daten liefern, um eben festzustellen, wo irgendwie was passieren muss. Und das ist, glaube ich, die ganz, ganz wichtige große Nutzanwendung der Raumfahrt, wo ich auch denke, das steht überhaupt nicht in Frage, ob man das weitermachen sollte oder nicht. Das ist unbedingt notwendig, dass das fortgesetzt wird, weil diese Daten sind, also ich sag mal, fürs Fortbestehen der Menschheit doch enorm wichtig. Ja. Jetzt sind wir ja schon zur Menschheit. Ja, kleiner geht's nicht. Menschheitsfrage. Eigentlich wollte ich noch über Star Trek reden, aber machen wir dann vielleicht das müssen wir im zweiten Teil machen vielleicht. Hast du denn auch diese neue Serie gesehen, For All Mankind, oder wie heißt die? For All Mankind. For All Mankind. Diese Apple-Produktion. Ja, genau. Wo so getan wird, als würden die Russen so auf dem Mond gelandet, als es wären die Russen. Ja, fand ich auch lustig. Ja. Ja. Oh, da können wir noch mal, wir können noch mal so einen Sci-Fi-Abend machen. Ja, da sind wir sofort. Der Bugs Sci-Fi-Abend. Ja, genau. Saugeil. Yay. Bin dabei. Ich auch. Nee, weil das, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Also bei mir, diese ganze Faszination für Luftfahrt, vor allen Dingen für Raumfahrt, natürlich bin ich total Star Trek und Star Wars geschädigt. Ne? Perry Rodan, bitteschön. Das ist ja. Nee, nicht bei mir. Da bin ich ja voll drin. Jetzt noch. Ja. Yes. Was? Ja, so hat jeder seins. Ja, genau. Gut, Leute. Aber eine Frage habe ich noch. Was wünschst du dir denn? Also was wäre denn dein größter Wunsch, was in der Raumfahrtausstellung oder im Raumfahrtbereich von vom Technikmuseum, wenn es nicht ums Geld geht und nicht um Platz, was würdest du ausstellen? Was würdest du gern haben? Da hast du jetzt einen Wunsch, hast du frei, Heiko. Und sag jetzt nicht wie den Schlüpper von Juri Gagarin oder so. Nee, also was, also ich glaube da, das hat gar nichts mit Weltraum zu tun, sondern das ist das Modell von der ersten Enterprise aus der Fernsehserie. Ah, das ist ja. Ach, schön. Ist das nicht das Modell? Nein. Heiko meint das, was wirklich auch zum Film benutzt worden ist. Ach klar, natürlich. Die echte Enterprise. Ja. Ist das die echte Enterprise? Die ist und die steht bei Jörg hängt die nämlich hier. Ja, ich und natürlich steht die steht natürlich in Washington im National Air and Space und ich stand da immer im Souvenirshop und ich dachte, irgendwann rufe ich da mal an und sag, ey, wenn ihr den Souvenirshop umbaut, dann schickt uns dieses Modell, wir können nee, das die haben die, aber die haben das tauschen Modell, gegen den Mondstein. Die haben das Modell aber jetzt neulich mal vor ein paar Jahren oder so irgendwie komplett restauriert, ne? Und wieder flott gemacht. Flugtauglich gemacht. Ja. Aber die haben die aufwendig restauriert und die steht jetzt in der Hall of Fame im National Air and Space. Also neben dem ersten Flugzeug, dem ersten Überschallflugzeug, dem ersten irgendwas, steht jetzt auch die Enterprise. Also jetzt wird es echt schwierig. Die zu bekommen. Aber ich finde, da hat sie auch den richtigen Platz. Ja. Okay. Das ist schon. Wir gönnen das denen, ja. Ansonsten müssen wir halt nach Raumpatrouille Orion gucken. Vielleicht kriegt man da was. Ja, wäre auch nett. Ja. So, na gut, Leute. Wir haben noch komplett überhaupt nicht alles besprochen, was man in diesem Bereich besprechen könnte. Ich würde auch viel noch besprechen. Wir nehmen Heiko mal beim Wort und machen vielleicht tatsächlich mal so ein Museum-Bug Sci-Fi-Abend oder so. Fände ich so ganz cool. Könnten wir irgendwie. Es gibt bestimmt noch ein Science-Fiction-Museum, oder? Gibt's das? Ganz bestimmt. Bestimmt. Ich glaube in Seattle. Gut, dann ja. fahren wir da mal hin. Dienstreise, ja. Dienstreiseantrag. Sehr gerne. Ja, wollte ich immer mal hin. Ja. Das sollten wir vielleicht machen. Aber ja, das machen wir vielleicht nicht in diesem Jahr, aber vielleicht im nächsten Jahr. Nein, aber Sci-Fi-Abend sollten wir auf jeden Fall an den Start bringen. Leute, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, lasst uns mal langsam zum Ende kommen. Und das Ende ist ja auch immer eigentlich da, der wo Anfang. Der Matthias dann wieder, ja, genau. Wo der Matthias dann wieder in Aktion tritt, ne? Genau, ich bin ja, ich übergebe dir das Wort. Ja. Matthias, auch machen. Houston Hallo. An Matthias. bitte melden. Ja, wir haben hier kein Problem. Dafür haben wir coole Pläne. Und zwar auch in der Zukunft. Wir haben ja gerade schon über die Zukunft gesprochen. Und zwar, ich habe es am Anfang geteasert, im September gibt es einen Workshop in der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel. Da könnt ihr uns drei quasi landen sehen. Und zwar machen wir da einen Workshop zum Thema Podcasting. Genau, da schlagen wir auf, hoffentlich nicht zu fest. Und es geht um Podcasting und warum das cool ist für Kultureinrichtungen und wie ihr ein eigenes Podcast-Konzept für euer Museum entwickeln könnt. Genau, das haben wir vor. Und natürlich, wie immer, könnt ihr uns finden auf museumbug.net. Da könnt ihr uns vielleicht auch mal sagen, was euch an dem Thema Raumfahrt interessiert oder begeistert, was wir vielleicht in der nächsten Folge irgendwann noch besprechen sollten. Und ihr findet uns als Museumbugcast bei Twitter. Und natürlich, auch nicht vergessen, der einfachste Weg, und da sind wir auch wieder beim Thema Raumfahrt, uns zu unterstützen, ist, uns ein paar Sternchen zu verleihen. Ja, und zwar im iTunes Store 5 schöne Sternchen, die wir uns hier auf unsere blauen Anzüge sticken können, damit wir auch wissen, dass wir toll sind. Genau. Und ich weiß nicht, also es ist ja alles noch Corona-Zeiten, aber wir hatten ja auch mal die Idee gehabt, vielleicht mal ein Hörerinnen-Treffen zu machen, ne? Ja, das kann man jetzt natürlich auch mal vielleicht. Ja, also diesen Gedanken haben wir auch nach wie vor noch und finden eigentlich ganz cool, ne, dass wir uns irgendwie mit Tests und Abstand und Impfung und hast du nicht gesehen, am Tempelhofer Flugfeld treffen und einfach ein bisschen zusammen grillen oder so, ne? Diesen Gedanken haben wir nach wie vor noch und wir verfolgen ihn auch. Genau. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, auf dem Laufenden, genau. Heiko, es war super cool, dass du bei uns warst und ein bisschen was über Raumfahrt und deinen Museumsalltag erzählt hast. Ja, Heiko, vielen Dank, dass du da dir so viel Zeit genommen hast und ich freue mich immer, deinen Geschichten zu lauschen. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Und genau, spätestens beim Sci-Fi-Abend. Auf jeden Fall. Auf diesem Kanal. Alles klar, Leute, dann macht's mal gut, ne? Ja, danke dir. Tschüss, das war der Museumbug. Das war der Museumbug. Bis dann, tschüss. Tschüss.